мы празднуем праздник любви. Wir feiern das Fest der Liebe. Так говорят обычно люди. So spricht man davon. Праздник гевенлих, das ist der Fest der Freude. У нас 2 целых дня выходных, это не здорово ли, а? Wir haben 2 volle Tage frei, das ist wirklich toll. 2 Tage frei. Wow. И люди празднуют это в кругу семьи. Und die Menschen feiern das im Familienkreis. Это тоже классно. Das ist auch toll. Много еды. Es gibt viel Essen. Так что даже некоторые говорят про Weihnachten, что это Fressfest. Manche sagen sogar über Weihnachten, dass es ein Fressfest ist. Also bitte nicht zu viel essen heute Abend. Пожалуйста, много не кушайте сегодня. И все ожидают подарки. Und viele erwarten Geschenke. Подарки. Geschenke. И хотят желательно вау-подарки. Вау. Und sie wollen wünschenswert solche Geschenke, die wow sind. Да? Помните такие? Есть ага-подарок. Also ihr könnt euch erinnern an solche Geschenke. Es gibt so ein Geschenk, aha. Ага, распаковал. Also du hast es ausgepackt. И опять запаковал. Und dann hast du es wieder zugepackt. Это ага-подарок. Das ist ein aha-Geschenk. Okay. Есть потом, как? Dann gibt es noch oho, eins. Es gibt ein oho Geschenk. Oh, это классно, красиво эти подарки. Also es ist etwas Klasse, es ist was Schönes, was du geschenkt bekommen hast. Ты взял потом положил через некоторое время в шкаф. Aber doch legst du das nach einer gewissen Zeit in deinen Schrank und das liegt auch dort. Но есть еще вау. Aber es gibt noch ein wow Geschenk. Вау, ты всегда этим радуешься, гордишься. Und du freust dich immer auf dieses Geschenk und bist stolz darauf. Okay, знаешь, не важно, что ты сегодня получил. Ну, конечно, важно для тебя. Weißt du, es ist nicht wichtig, beziehungsweise es ist doch wichtig, was du heute bekommst. И, конечно, это классно, если ты получаешь хороший подарок. Natürlich ist es schön, wenn du ein gutes Geschenk bekommst. Даже если бы ты сегодня ничего не получил. Aber auch wenn du heute nichts bekommen würdest. Ты получишь подарок. Du wirst trotzdem Geschenke даже bekommen. Даже если бы так чисто теоретически ты ничего Aber не получил. Wenn du rein theoretisch gesehen keine Geschenke bekommst. Даже если бы не было вот этих ёлок. Auch wenn diese kleinen Tannenbäumchen nicht geben würde. Вот этих всех светов, света. Also нicht diese ganze Dekoration, nicht dieses ganze Lichter. Если бы еды не было сегодня. Wenn es auch kein Essen geben würde. Представляешь, сегодня нет еды. Also stell dir vor, heute gibt es kein Essen. Kein Essen heute Abend. Wow. Kein Essen heute Abend. Осталось ли у тебя бы что-то от Рождества? Würde bei dir etwas übrig bleiben vom Weihnachtsfest? Было бы у тебя еще Weihnachtsfeeling, как говорят. Also hättest du jetzt noch Weihnachtsfeeling gehabt? Было бы у тебя wie man das so sagt. И ты знаешь, если ты можешь сказать, Wenn du sagen könntest, Dann ist das irgendwas ist falsch. Понимаешь? Да, это что-то не то. Понимаешь? Потому что у нас самый главный подарок. Wir haben das wichtigste Geschenk. Это самый именинник. Das ist der Geburtstagskind selbst. И ты знаешь, вот масса людей сегодня, они празднуют какой-то сумасшедший праздник. Weißt du, Massen von Menschen feiern heutzutage so ein verrücktes Fest. Ist ein wenig verrückt, finde ich. Ein wenig verrückt. Потому что все есть. Denn es gibt alles. Ёлки есть. Es gibt Tannenbäume. Олени есть. Es gibt, wie heißen die, Rentiere. Santa Claus есть. Es gibt den Santa Claus. Но почему-то нету главного. Aber es gibt aus irgendeinem Grund das Wichtigste nicht. Вот рождественские фильмы кто смотрел? Also hat jemand von euch Weihnachtsfilme schon gesehen? Правда. И вот nicht wahr? Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь хотя бы фильм упоминает Иисуса. Erinnere dich mal richtig daran, ob irgendein Film über Jesus etwas gesagt hat. Помнишь какой-нибудь фильм, где про Иисуса говорили? Also kannst du dich an einen Film erinnern, wo über Jesus geredet wurde? Я не помню. Also ich kann mich nicht an so eins erinnern. Ich finde das verrückt irgendwie, oder? Вот когда праздники, именинники, то есть именинник должен быть в центре. Also wenn man ein Fest hat, also ein Geburtstagsfest, dann sollte doch das Geburtstagskind auch im Mittelpunkt stehen. И вот о нем у нас сегодня радость. Und über ihn wollen wir uns heute erfreuen. Это твой главный подарок. Das ist dein wichtigstes Geschenk. Небес. Vom Himmel herab. Вау, подарок. Das ist ein Wow-Geschenk. Wow, wow, wow, wow. Я не против елок. Also ich habe nichts gegen die Tannenbäume. Wir haben auch all die Jahre die Tannenbäume gehabt. Дома, да. Also bei uns zu Hause. Und wir lieben auch Geschenke. Und wir hatten auch Santa Claus hier gehabt. Übrigens, der Santa Claus ist mein Kollege. Seriously? Ich meine es ernst. Его зовут вообще-то Николаус. Eigentlich heißt Николаус. Вообще-то Николай. Eigentlich heißt Николай. Okay. И он жил в мире. Und er hat in der Welt gelebt. Не, мир, Мира это штат. Also er hat in einer Stadt gelebt, die heißt Mira, also in Türkei. Я там был. Also ich war schon mal dort. И он был пастор. Und er war ein Pastor. Понимаешь? И он делал добрые дела, он разносил подарки и ставил их под дверь. Und er hatte gute Dinge getan, er hat die Geschenke ausgeteilt und hat das an die Tür gestellt bei den Leuten. Бедные семьи он посещал вечером, ночью. Also er hat arme Familien besucht nachts und hat dort die Geschenke hingestellt. Ставил подарок. Er hat dort immer ein Geschenk hingestellt und ist abgehauen. Вот поэтому мы празднуем сегодня Николаус, который приносит подарки. Und deswegen feiern wir heute Nikolaus, der die Geschenke heutzutage bringt. Многие даже вообще не знают, что это был пастор. Vielleicht wusstest du gar nicht, dass es ein Pastor ist, aber es ist nicht so wichtig jetzt. Когда кругом Санта Клаус. Aber wenn überall nur Santa Claus ist. А нет Иисуса. Und Jesus fehlt. Это какая-то Санта Клаустрофобия начинается. Dann ist das irgendeine Santa Claustrophobie. Фобия. Понимаешь, нам нужен Иисус. Weißt du, verstehst du, wir brauchen Jesus. Только его. Wir brauchen nur ihn. Можешь все остальное выкинуть. Alles andere kannst du wegschmeißen. Для меня это все еще праздник. Also für mich, das ist immer noch ein Fest. Для тебя тоже. Für dich auch. Воздай ему еще раз большую славу. Gib ihm noch eine große Ehre. Yes. Спасибо детям за эту классную постановку. Danke an unsere Kinder für so eine tolle, für solche tolle Спасибо. Auftritte. Спасибо. Dankeschön. У нас супер группа прославления. Wir haben einen super Lobpreis, der super Lobpreis gesungen hat. Amen. Danke dafür. Ну хватит хлопать, короче. Also jetzt lass uns aufhören zu klatschen. Давай подумаем. So, dann lass uns jetzt nachsinnen. Пришло время думать. Jetzt ist die Zeit gekommen zum Nachdenken. А потом молиться. Und dann zu beten. Okay. Okay. Итак, история Рождества. Also die Geschichte von Weihnachten. Это, во-первых, история. Das ist als allererstes eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Okay. Я имею в виду, что это факт исторический. Also ich meine, das ist ein ist historische Tatsache. Даже отъявленные атеисты в Советском Союзе. Sogar die die Atheisten, die eingefleischten Atheisten in Sowjetunion. Наши учителя. Also unsere Lehrer. Мой учитель. Also mein Lehrer. Знаешь, когда я спрашивал его. Weißt du, als ich ihn fragte. А что означает 1975 год до нашей эры? Ich habe mal gefragt, was bedeutet 1975 vor Christus? Nee, а vor Christus это у нас. А там also, называлось до нашей эры. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Also 1975, was da passierte. Aha. In Russland sagte man dann nicht vor Christus, sondern irgendein anderes Blödsinn. Also vor Jahrhunderten oder so vor unserer Ära, sagt Aha, man so. Vor unserer Ära. Mhm. Okay. И я спрашиваю, а что это означает «vor unserer Ära»? Und dann habe ich sie gefragt, was bedeutet das «vor unserer Ära»? И он такой кривой, такое лицо сделал. Und er macht so ein verzerrtes Gesicht. А это родился Иисус Христос. Jesus Christus ist geboren. Представляешь, даже коммунисты. Stell dir vor, sogar die Kommunisten. Они говорили, мы, die sagten, мы признаем. Also wir geben zu. Куда вам деваться? Also, aber was habt ihr anders übrig? Рождение Иисуса, оно разделило две эпохи. Denn die Geburt von Jesus hat zwei Epochen geteilt. И это то событие, которое сегодня влияет на весь мир. Und es ist ein Ereignis, was auf die ganze Welt Einwirkung hat. Даже в наше летоисчисление. Sogar in unsere, zu unserer Zeit. И кто не верит, все равно признает и говорит, да, до Рождества, после Рождества Христова. Und auch derjenige, der nicht glaubt, der sagt, es gibt eine Zeit vor Christus und nach Christus. Меня очень радует это. Und das freut mich sehr. Мы празднуем от рождения Иисуса. Also wir feiern nach Geburtstag nach Christus. Да, вчера я услышал, что в Таиланде сейчас 2055 год. Also ich habe gestern gehört, dass in Thailand jetzt 2055 ist. Вроде как так. Also so ungefähr. И это от смерти Будды. Und das ist das Zählen vor ab dem Tod von Buddha. Ага, понимаю. Verstehst du? А у нас 0.0. Aber wir haben Punkt Null. Рождение. Das ist die Geburt. Не смерть. Das ist nicht der Tod. А рождение. Sondern die Geburt. Нашего Господа. Von unserem Herrn. Иисуса Христа. Von Jesus Christus. Воздай ему большую славу. Gib ihm eine ganz große Ehre. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. И, друзья, история Рождества, она невозможна без ангелов. Und meine Freunde, die Geschichte vom Weihnachtsfest ist unmöglich ohne Engel. Engel sind da sehr wichtig. Ganz wichtig. Кто-то представляет ангелов, это такие пухленькие мальчики с луком. Also jemand stellt sich so die Engel als solche kleinen Dickerchen mit einem Pfeil und Bogen. Амор такой, да? So ein Амор. Но знаешь, когда в Библии ты читаешь про ангелов, aber weißt du, wenn du in der Bibel über die Engel liest, там совсем другая картина. Oh, da ist ganz anderes Bild von denen. Ангелы вызывали страх. Die Engel haben ein Schrecken herausgerufen. Огромный респект и уважуху. Also ein großes Respekt und ja, Ehrerbietung. Поэтому, когда они представлялись людям, und deswegen, wenn sie sich den Menschen vorgestellt haben, они не говорили, здравствуй, я Вась, или там, я Гавриил. Die haben nicht sich so vorgestellt, hallo, ich bin der Engel Gabriel. Здравствуй, я Михаил. Also, grüß Gott, ich bin der Michael. Nee. Nein. Первое, что они говорили, als erstes, was sie immer sagten, не бойся, бедненький ты мой. Fürchte dich nicht, mein Lieber, не бойся. Mein Armer. Не бойся. Fürchte dich nicht. Понимаешь, да? Verstehst du? От его вида, от одного вида только люди падали. Denn alleine von seinem Erscheinen sind die Menschen in Ohnmacht gefallen. И, наверное, даже наделали в штаны некоторые. Und wahrscheinlich haben auch manche davon auch in die Hosen gemacht. Даниил, например, он упал почти как мертвый. Bam. Also der Daniel zum Beispiel, der ist fast wie tot umgefallen. И ангел его поднял за шкирняк так. Der Engel hat ihn in, an seinen Klamotten hoch, hochgehoben und sagte, du sollst stehen bleiben und soll es zuhören. Вот так вот представлялись ангелы. Und so haben sich die Engel auch vorgestellt. Я думаю, что если бы они чихнули в ненужный момент, те бы просто умерли. Кто его слышал? Ich denke, wenn sie zum falschen Zeitpunkt genießt haben, dann wären die anderen einfach tot umgefallen. Infarkt сердца. Also die hätten Herzinfarkt bekommen. И вот ангелы, они очень активно работают в истории Рождества. Und die Engel sind sehr aktiv mitbeteiligt in dieser Geschichte von Weihnachten. Ты видишь, что они приносят эту весть. Du siehst, dass sie diese Botschaft bringen. К Захарии. Zum Beispiel zum Zacharias, zu Maria, отдельно к Иосифу, getrennt zum Josef, потом к волхвам, dann zu den Weisen, про которых мы слышали сегодня, über die wir heute schon gehört haben. И эти ангелы, они приносили эту весть. Und diese Engel haben diese Botschaft gebracht. Это было очень важно. Und das war sehr wichtig. Потому что речь шла о необычных вещах. Denn die Rede ging über die ungewöhnlichen Dinge. Если бы сказал человек, wenn es ein Mensch gesagt hätte, никто бы не поверил. Dann würde keiner glauben. Ну, кто бы поверил бы, что девушка без мужчины родила? Also wer würde denn glauben, dass eine junge Frau ohne einen Mann ein Kind empfangen kann? Иосиф был нормальный мужик. Denn Josef war ein normaler Mann. Он бы в это не поверил. Also der hätte niemals daran geglaubt. Что его девушка, она зачала непонятно от dass, чего, откуда. Dass eine junge Frau von irgendjemandem was empfangen hat. И поэтому нужен был ангел. Deswegen hat man einen Engel dafür gebraucht. Чтобы он услышал от ангела. Damit ihr das vom Engel hört. И защитил Марию, сохранил ее. Und die Maria beschützen kann und sie bewahren kann. Эй, она была, была бы тогда, иначе просто была, была бы мертвая уже. Sonst wäre sie schon längst tot. Ее бы раз, просто побили Also камень. Man hätte sie dann gesteinigt. Но Иосиф, он сохранил ее, потому что ангел сказал. Aber Josef hat sie bewahrt, weil Engel das zu ihm übergebracht hat. Но были некоторые люди в Рождестве. Aber es gab ein paar Leute zur Weihnachtszeit, которые не видели ангелов, die keine Engel gesehen haben, которые не имели особых каких-то вот переживаний, die keine besonderen Erscheinungen hatten oder Erlebnisse. Но у них была потрясающая вера. Aber sie haben einen unglaublichen Glauben. Unglaublichen Glauben. Unerschütterlichen Glauben. Эй, такая вера, о которой можно просто вот завидовать. Das ist so ein Glaube, wo man neidisch werden kann. Эй, они не, твердо знали, und sie haben fest gewusst, что это родился Спаситель, dass es ein Retter geboren ist. Откуда? Und woher wussten sie das? Вот давай сегодня, сегодня поразмышляем. Deswegen lass uns darüber heute nachdenken. Это те ребята, о которых мы сегодня слышали. Das sind die Jungs, über die wir heute gehört haben, их, Leute. Их вера меня восхищает. Und ihr Glaube bewundert mich, also ich bewundere ihren Glauben. Знаешь, меня не восхищает вера пастухов. Weißt du, mich bewundert der Glaube von den Hirten nicht. Меня не восхищает вера Иосифа и Марии. Und auch von Josef und von Maria nicht. О, это, конечно, классные ребята. Ja, das sind natürlich gute Leute. Но меня вера их не восхищает. Aber ihr Glaube erstaunt mich nicht. Ну, потому что, согласись, когда тебе ангел сказал, то ну, надо быть дураком, чтобы не верить. Dann gebe zu, also wenn ein Engel was zu dir sagt, dann sollte, dann ist man ein Dummkopf, wenn man nicht daran glaubt. Правда, да? Nicht wahr? Здесь? Да? Seid ihr hier? Но вот волхвы, aber die Weisen, они вдруг решили ни с того ни с сего, так сказать. Die haben plötzlich, man sagt, von jetzt auf gleich beschlossen. Oh, что там надо вот в Иудее есть царь, туда надо идти нам. Dann in Juda ein König gibt und wir müssen dort unbedingt hin. А давайте лучше прочитаем. Lass uns das lieber vorlesen. Да? Матфея. Okay, das ist in Matthäus. Der Kapitel 2. С первого стиха. Ab dem Vers 1. Надо прочитать рождественскую историю. Lass uns mal die Weihnachtsgeschichte mal vorlesen. Рождество надо читать историю. Also Weihnachten muss man Weihnachtsgeschichte lesen. Я вообще думал вам прочитать пол Евангелия от Матфея. Also eigentlich habe ich vorgehabt, euch das halbe Matthäus-Evangelium durchzulesen. Но потом решил, что три главы хватит. Dann, aber dann habe ich beschlossen, dass drei Kapitel reichen würden. Не бойся, aber hab keine Angst. Я пошутил. Das ist Spaß. Давай прочитаем сразу по-немецки, давай? Lass uns das gleich vorlesen. Welche Verse? Eins und zwei? Давай я прочитаю. Okay. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die Weisen, sagt man hier. Es ist ein bisschen Mudrezi. Also hier steht geschrieben, die Weisen. Griechisches Slovo Mahoi. Also das griechische Wort Mahoi. Люди говорят, что это были как бы три человека. Also die Menschen sagen, dass das irgendwie drei Leute waren. Каспар, Мелхиор, Балтасар, но это неправда. Also es sind drei Leute, aber es stimmt nicht. Об этом вообще Библия не говорит. Darüber spricht die Bibel überhaupt nicht. Скорее всего, их было гораздо больше. Also höchstwahrscheinlich waren das viel mehr. Просто решили, что три подарка они принесли, поэтому три человека. Man hat halt beschlossen, weil es drei Gaben waren, also drei Geschenke, deswegen waren das drei Leute. Но вообще-то мы знаем только одно, что они с востока. Aber eigentlich wissen wir nur eins, dass sie vom Osten kommen. И ученые, историки, они говорят, что это был, скорее всего, район Персии. Und die Historiker und die Wissenschaftler behaupten, dass es höchstwahrscheinlich das Gebiet von Persien war, also das heutige Iran. И это примерно 800 километров. Und das beträgt ungefähr 800 Kilometer, die Strecke. Они были не за углом. Also die waren nicht hinter der Ecke oder um die Ecke. Им нужно было ехать на верблюдах. Also sie mussten auf den Kamelen reiten. Kamelen, знаешь, это не Mercedes. Weißt du, das ist kein Mercedes. Понимаешь, да? Du То verstehst, ja? Если ты на пятой скорости будешь ехать на верблюде, also wenn du den fünften Gang beim Kamel einlegst, на полный газ, also Vollgas, тогда ты пройдешь в день 20 километров. Dann wirst du am Tag nur 20 Kilometer schaffen. 20 километров. Also 20 Kilometer. Ого, это им пришлось долго пилить туда. Das heißt, also sie haben wirklich lange Zeit gebraucht. Качаться туда-сюда. Also hin und her, schaukeln. И вот они приехали на своем караване. Und so kamen sie mit ihrer Karawane dahin. В Иерусалим. Nach Jerusalem. И они притащили с собой не три коробочки. Und sie haben mit sich nicht nur drei Päckchen geschleppt. Не три коробочки. Mitgeschleppt, also keine Päckchen. Drei Päckchen. Но у них что-то было серьезное. Sondern sie haben wirklich etwas Ernsthaftes. Потому что караван не нужен, чтобы тащить с собой три коробочки. Их можно в рюкзак положить. Denn eine Karawane braucht man nicht, um nur plus drei Päckchen mitzubringen. Man kann sie einfach nur in den Rucksack reintun. Правда? Nicht wahr? А ученые исходят из того, что это было примерно 100 человек. Also die Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass es ungefähr 100 Leute waren. Караван. Also eine ganze Karawane. И они зашли в Иерусалим. Und sie kamen nach Jerusalem rein. И вот мы читаем здесь в Библии. Und so lesen wir hier in der Bibel. Что весь Иерусалим пришел, как там написано? Dass ganz Jerusalem kam. Возмутился Иерусалим. Also das ganze Jerusalem kam und war aufgebracht. То есть из-за трех мужиков город не придет в какой-то там страх. Also wie gesagt, wegen drei Männer wird niemand einfach aufgebracht werden. So eine große Menge. Караван. Sondern eine ganze Karawane war das. Весь город узнал про это. Die ganze Stadt erfuhr davon. Царь узнал про это. Der König erfuhr davon. И встревожился. Und wurde ganz erschrocken. Итак, они везли с собой золото, ладан и смирну. Also so haben sie Gold, Myrrhe und Weihrauch mit sich dabei gebracht. Почему именно эти вещи? Also wieso genau diese Sachen? Ну, во-первых, это была конвертируемая валюта. Also zuerst war das eine Valuta, was man also reinfahren kann. Oder man kann sie umtauschen. Да. Я бы на их месте, конечно, бы взял просто Visa Card. Also в ihrer Stelle hätte ich lieber Visa Card oder Mastercard mitgebracht. И сел бы на самолет Тегеран, Иерусалим. Und würde einfach ein Flugzeug nehmen von Teheran nach Jerusalem. Но, к сожалению, не было тогда этих возможностей. Aber leider waren damals diese Möglichkeiten nicht da. А Иисусу нужны были конкретно много денег. Aber Jesus hatte wirklich konkret viel Geld gehabt. Nein, nötig. Nötig. Sorry. Nötig gehabt. Nötig gehabt. Семья Марии, Иосифа, Иисуса нуждалась в конкретно большой сумме денег. Denn die Familie von Josef, Maria und von Jesus haben wirklich viel Geld gebraucht. Они еще об этом не знали. Und sie wussten davon noch nicht. Ничего не знали. Die wussten davon noch nicht. Но Бог знал. Aber Gott wusste es. Что им понадобится скоро выехать из Израиля. Dass sie bald aus Israel rausfahren müssten. Ехать в чужую страну. Sie müssten in ein fremdes Land fahren. Где их никто не знает. Wo sie niemand kennt. И там нужно money, money, money. Und dann, money. Dort braucht man money, money. Много money. Also money, viel Geld. И они там жили два года. Und sie haben dort zwei Jahre lang gelebt. На эти money. Aufgrund von diesem Geld. Которые принесли волхвы was из diese, Персии. Was diese Weisen aus Persien mitgebracht haben. Понимаешь, Бог, он уже запланировал этих ребят. Verstehst du, der Gott hat bereits diese Jungs eingeplant. Они сделали этот подарок. Sie haben dieses Geschenk gebracht. Святому семейству. Der heiligen Familie. Но это не была их только одна роль. Aber das ist nicht nur die einzige Rolle, die sie da gespielt Знаешь, haben. В Британском музее есть там такие клинописи из Вавилона. Also weißt du, im britischen Museum gibt es solche Schriftrollen, okay. Oder? Keilschriften heißt es. Keilschriften. Aus Babylon. Aus Babylon. И там написано о том, что в 7 году до нашей эры. Und dort steht geschrieben, dass im 7. Jahrhundert vor Christus. Saturn зашел за Юпитер. Also der Saturn ist hinter Jupiter, also praktisch gekommen. Да. И у волхвов Сатурн считался звездой евреев. Und bei den Weisen war der Saturn der Stern von Juden. Okay. Но мы читаем о том, что Бог сотворил особую звезду. Aber wir lesen davon, dass Gott einen besonderen Stern geschaffen hat. И я в это очень верю. Und ich glaube sehr daran. Вообще нет проблем. Überhaupt kein Problem. Миллиарды звезд. Milliarden von Sternen. Почему бы не сотворить еще одну? Und wieso nicht noch eine schaffen? Чтобы какие-то ребята нашли путь, куда идти. Damit paar Jungs den Weg finden können. Потому что эта звезда, она была ходячая. Denn dieser Stern war ein Stern, der sich bewegt hat. Она имела навигацию. Also sie hatte eine Navigation gehabt. Vom Himmel. Also vom Himmel. Da, и ребята эти шли за звездой. Und diese Leute, die folgten diesem Stern. Суперзвезда. Das war ein Superstern. Halleluja. Halleluja. Навигация с небес. Die Navigation vom Himmel. И они нашли благодаря этой звезде вообще Иерусалим. Und dank von diesem Stern haben sie überhaupt Jerusalem gefunden. Израиль. Den Israel. Но Aber, no. Sag mit mir aber. No. Aber. Скажи, aber. Aber. Aber, ganz wichtig. Вот это вот знание, которое у них было, я не понимаю, откуда. Also das Wissen, was sie gehabt haben, ich verstehe nicht, woher sie das haben. Как они так могли вычислить? Also wie konnten sie das so rausrechnen? Что вот эта звезда. Dass dieser Stern. Надо идти туда. Man muss dorthin gehen. И что это знак того, что родился царь иудей. Und dass es das Zeichen ist, dass der König der Juden geboren ist. Как это можно понять? Also wie kann man das begreifen? Я не знаю. Ich weiß es nicht. Но эти ребята, они были очень внимательны. Aber diese Leute waren sehr aufmerksam. И мне очень это нравится. Und das gefällt mir. Вообще мало сегодня внимательных людей. Überhaupt heute sind sehr wenig aufmerksame Menschen. Aufmerksame Menschen sehr wenig. Das. Как важно иметь внимательность. Wie wichtig, dass es Aufmerksamkeit, вот aufmerksam здесь, zu sein. Вот здесь в зале сегодня все внимательны. Also hier im Saal sind alle aufmerksam. Но вот знаешь, там в основном люди, которые не внимательны. Aber weißt du, dort sind Menschen, die meisten Menschen sind nicht unaufmerksam. Там на улице. Also dort auf der Straße. Я бы рассказал тебе пример, не хочу рассказывать. Also ich könnte dir ein Beispiel erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. И вот эти ребята, они были внимательны. Und diese Leute, die waren sehr aufmerksam. И Бог создал для них особую звезду. Und Gott hat ein bestimmtes, also einen besonderen Stern für sie geschaffen. Und sie folgten dem. Das war ihre Weisheit. Deswegen nennen wir auch sie Weisen. Weißt du, die Weisen sind nicht diejenigen, die höchst die Ausbildung haben in der Hochschule oder zwei Uni-Abschlüsse haben. Правда? Nicht wahr? Знаешь, можно много знать. Weißt du, man kann sehr viel wissen. Но быть таким идиотом. Aber so ein Idiot sein. Amen. Amen. Знаешь, мудрый – это тот, кто знает то, что нужно знать. Wisst ihr, ein weiser Mensch ist derjenige, der weiß, was wissen muss. Was man so wichtig auch hat, okay, в твоей жизни. Знай то, что тебе важно знать. Also wichtig, was du wissen musst. Знай то, что нужно. Was wichtig ist in deinem Leben. В мире много грамотных людей. Denn in der Welt gibt es sehr viel gebildete Menschen. Мало мудрых. Aber wenig weise Menschen. Вот эти ребята, они были мудрые. Und diese Jungs, die waren weise. Потому что они были внимательны. Denn sie waren aufmerksam. К тому, что делает Бог. Zu dem, was Gott macht. Но они были язычники. Aber sie waren Heiden. Что это означает? Was bedeutet das? У них не было Торы. Sie hatten keine Tora gehabt. Sie hatten keine Bibel. Вот это была их основная проблема. Das war ihr hauptsächliches Problem. Und это была роковая ошибка. Das war ihr Schicksal, also ihr Fehler praktisch. Ein ganz, ganz, ganz krasser Fehler. Потому что если бы они знали Библию, denn wenn sie die Bibel gekannt hätten, они бы не пошли в Иерусалим. Dann wären sie nicht nach Jerusalem gegangen. А пошли бы в Вифлеем. Sondern sie wären direkt nach Bethlehem gegangen. Was здесь написано? Denn hier steht geschrieben, где должен был родиться Мессия. Wo der Messias geboren werden sollte. Но они не знали Библию. Aber sie kannten ja die Bibel nicht. И они попали в ловушку. Und so kamen sie in eine Falle hinein. Eine Falle. И царь Ирод, он уже хотел прихлопнуть их. Und der König Herodes wollte sie bereits schon umbringen. Этот старый лис, он думал, что он всех хитрее. Also dieser alte Fuchs, hat gedacht, ist schlauer als alle anderen. Вообще царь Ирод, он был такой очень конкретный мужик. Überhaupt, der König Herodes war so ein richtig konkreter Typ. Typ, он умный политик был. Also war ein kluger Politiker. Он умел строить, он был классный архитектор. Konnte bauen, war ein guter Architekt. Ты можешь сегодня поехать в Иерусалим посмотреть его крепость. Du kannst heute nach Jerusalem fahren und dann seine Festungen ansehen. Der König Herodes, Festung, ein großer König. Aber in Augen Gottes war er ein dummer König. Er war ein Tor. Denn als diese Weisen kamen und fragten, wo ist der König von Juda geboren? Царь вообще не в курсе. Aber der König Herodes war überhaupt nicht im Bilde. Чего? Was? Какой царь? Was für ein König? Я царь. Ich bin doch der König. Какой там еще? Где он родился? Wo ist der König? Wo ist er geboren? Здесь я. Hier ist er geboren. Точка. Hier bin ich. Okay. И ему надо было призвать, написано, этих других священников, левитов. Und es steht geschrieben, dass er andere Priester zu sich rufen sollte, чтобы узнать, die Gelehrten, um zu erfahren, где должно родиться Христос. Also wo ist gegeben, dass Jesus geboren ist? Послушай, hör zu. Он знал, er kannte, что речь идет о Христе, dass die Rede über den Christus ging. О Мессии. Über den Messias. О какой тупой царь. Aber was für ein Narr. Als König, stell dir vor. Он бросает вызов Мессии. Also schmeißt eine Herausforderung oder einen Aufruf dem Messias. Он говорит, я здесь царь. Er sagt, ich bin hier der König. Не нужен нам Мессия. Wir brauchen keinen Messias. А весь народ, он молится в синагогах. Мессия, Мессия. Und das ganze Volk betet in den Synagogen und schreit Messias, Messias. Но у царя своя интрига. Aber der König hat seine eigene Intrigen. Если бы не ангелы, und wenn nicht die Engel, опять ангелы, schon wieder die Engel, они подсказали этим волхвам, die haben diesen Weisen nachgeholfen praktisch, как спасти свою жизнь, wie sie ihr Leben retten können. И они направили его. Und die Engel haben sie auch geleitet. Когда они потом пошли домой, они пошли мимо Иерусалима. Als sie dann später nach Hause fuhren, sie sind Jerusalem herum nach Hause gegangen. Потому что царь попросил, он говорит, идите, узнайте точный адрес, и я обязательно приду и поклонюсь. Denn König Herodes hat sie ganz echt darum gebeten, ihr sollt erfahren, wo der König ist, dann möchte ich auch hingehen und ihn anbeten. Я тоже приду, поклонюсь вашему Мессии. Ich werde auch kommen und werde auch euer Messias anbeten. И этот глупец, он этого не получил. Und dieser Narr hat das nicht bekommen. Знаешь, мудрецы, друзья, они были потому мудрые. Wisst ihr, meine Freunde, die Weisen waren deswegen weise. Потому что они были внимательны. Weil sie aufmerksam waren. И внимательны были к тому, что делал Бог. Und sie waren sehr aufmerksam für das, was Gott getan hat. На звездном небе. Auf im Sternenhimmel. Да, они там читали, что-то там смотрели. Also sie haben dort was gelesen, sie haben dort immer hingeschaut. И Бог увидел это внимательное отношение. Und Gott hat gesehen, wie aufmerksam sie dem Himmel folgen. И, ты знаешь, он наградил их. Und weißt du, der hat sie belohnt. И они смогли принять Божие откровение. Sie waren fähig, Gott seine Offenbarung anzunehmen. Они знали. Sie wussten, то, что не знали люди в Израиле. Was die Menschen in Israel nicht gekannt haben. Вообще никто. Überhaupt keine. Stell dir vor. И оттуда, с 800 километров они притопали. Und von dort, 800 Kilometer weit, sind sie gekommen. Приходят, sie kommen и спрашивают, und fragen, ну что, где ваш царь? Где ваш? Also, hey Leute, wo ist denn euer König? И все смотрят, чего? Und alle gucken ihn so an und sagen, hey, was какой los? Царь? Was für ein König? Ты о чем вообще? Wovon redest du überhaupt? И, ты знаешь, нормальный человек, он бы сказал, как вы не знаете? Und ein normaler Mensch eigentlich würde sagen, wie wisst ihr das nicht? Слушай, может, мы ошиблись? Hör zu, vielleicht haben wir uns geirrt? Может, вы что-то не поняли? Vielleicht haben wir etwas missverstanden? Может, это звезда какая-то была такая? Vielleicht ist das irgendeine linke, левая звезда. Also linke Stern? Какая-то такая заблудилась vielleicht сама. Vielleicht hat sie sich verirrt? Знаешь, ну ничего подобного. Aber weißt du, nichts ähnliches. У них нет ни капли сомнения. Sie haben kein einzigen Quäntchen Zweifel. Они говорят, где царь? Sie fragen einfach, wo ist unser König? Дай нам царя. Gib uns unseren König. Царь говорит, я царь. Aber der König sagt, ich bin der König. Нет никого здесь es больше. Gibt keinen anderen. Народ не знает. Das Volk weiß es nicht. Вот здесь можно было бы прийти в сомнение. Und da konnte man richtig in Zweifel kommen. Но эти ребята имели веру. Aber diese Leute hatten Glauben. И имели контакт с небом. Sie haben einen Kontakt mit Himmel gehabt. Знаешь, друзья, мудрый — это тот, кто наблюдает за Божьими делами. Weißt du, derjenige Mensch, der weise Mensch ist derjenige, der nach den Nach Gottes Werken schaut. Кто ищет Божьи пути. Der Gottes Wege sucht. В своей жизни. In seinem Leben. И тот, кто за 800 километров чует. Und der schon von 800 Kilometer weit spürt. Oh, там что-то Бог готовит. Dort bereitet Gott etwas vor. На его кухне что-то готовится. Also in seiner Küche wird etwas gekocht. Я чувствую запах. Ich rieche das. За 800 километров. Von 800 Kilometer weit. Wow. Эти мудрые ребята, они были потому еще мудры, Und diese weisen Leute waren deswegen weise, что они пришли к царю, weil sie zu dem König kamen, и принесли ему не по 2 евро, und haben ihm nicht 2 Euro gebracht, а настоящий подарок, sondern ein echtes Geschenk. Как полагается. Also echte Geschenke, wie es sich gehört. Wie es sich gehört. И вообще, вот выбор этих подарков говорит о том, что они имели пророческое видение. Und überhaupt, der Wahl von diesen Geschenken zeugt davon, dass sie eine prophetische Offenbarung hatten. Они принесли золото. Sie haben Gold gebracht. А золото дарят царям. Und Gold wird den Königen geschenkt. Königen. Они принесли ладан. Sie haben Weihrauch gebracht. А ладан используется только священниками. Und Weihrauch wird nur von den Priestern gebraucht. Первосвященники. Von den Erstpriester. И они принесли что? Смирну. Und sie haben noch die Myrrhe gebracht. Что такое Смирна? Was ist eine Myrrhe? Ты знаешь, что Смирной помазывали тогда людей, которые умирали. Weißt du, damals hat man mit Myrrhe die Menschen gesalbt, die gestorben sind. И их клали в их гроб. Und man hat sie dann in ihr Grab gelegt. Maria, они подарили золото. Schau her, die haben Gold geschenkt. Ладан. Weihrauch. Смирну. Und die Myrrhe. То есть они сказали, этот младенец. Also damit haben sie ausgesagt, also dieser Säugling. Это царь. Das ist ein König. Это также священник. Das ist auch ein Erstpriester. И это человек. Und das ist auch ein Mensch. Который умрет. Der sterben wird. Пророки. Das sind Propheten, которые знали о том, что они дарят. Die davon gewusst haben, was sie schenken. Вот это была мудрость свыше. Und das war eine Weisheit, die von oben kam. И интересно, что те, кто ближе всего к мечте Божьей. Und überhaupt interessant ist, dass die Menschen, die nah sind an dem Traum Gottes, да. Also an den Träumen Gottes, это была мечта Бога. Also weil es ein Traum Gottes war, родить сына. Einen Sohn gebären на этой земле. Auf dieser Erde. Но вот те, кто были ближе всего к мечте Божьей. Aber diejenigen, die am nächsten waren an dem Traum Gottes. Они ничего не увидели. Die haben nichts sehen können. Ничего не узнали. Die haben nichts erkannt. Они спали. Die haben geschlafen. В то время, когда родился Иисус. In der Zeit, wo Jesus zur Welt kam. А те, которые издалека. Und diejenigen, die von weit her kommen. Они пришли. Die kamen. Они поклонились. Sie haben angebetet. И вот эта мудрость земли. Und diese Weisheit der Erde. Она склоняет колени. Sie beugt ihre Knie перед мудростью неба, vor der Weisheit vom Himmel, которая лежит в виде младенца, die liegt im Jesus. И они ни капли не сомневались. Und sie haben überhaupt sich nicht gezweifelt, этот младенец, dass dieser Säugling, вот этот младенец, also dieser Säugling, это царь, das ist ein König, это Бог, das ist Gott, это священник, das ist ein Erstpriester, это человек, das ist умрет. Ein Mensch, der sterben wird. Удивительнейшее откровение. Und das ist eine unglaubliche Offenbarung. Вот эти волхвы, они имели только одно понимание. Und diese Weisen, die haben nur ein Verständnis gehabt. Я думаю, откуда это знание? Ich denke mir, woher haben sie dieses Wissen gehabt? Мы обычно так думаем. Вот младенец лежит. Gewöhnlich denken wir so, ja, da liegt jetzt ein Säugling. Кем он будет? Also, wer wird er? Может, поэтом. Vielleicht wird er ein Poet. Может, сантехником. Vielleicht wird er ein Handwerker. Может, музыкант будет. Vielleicht wird er ein Musiker. Или спортсмен. Oder ein Sportler. А для них не было двух мнений. Aber bei denen waren keine zwei Meinungen. Это царь. Das ist ein König. Царь иудейский. Das ist ein König der Juden. И он еще ни одной проповеди не сказал. Und er hat noch keine einzige Predigt gepredigt. Никого не исцелил. Er hat noch niemanden geheilt. Но они твердо знают. Aber sie haben fest gewusst. Это наш царь. Das ist unser König. И мы поклонимся ему. Und wir werden ihm anbeten. И пойдем в свою страну. Und werden in unser Land wieder zurückkehren. Смотри, какой Господь. Schau hier, wie unser Herr ist. Он смотрит внимательно на эту землю. Er schaut aufmerksam auf diese Erde. Кого он там находит? Wer findet er? Also wen findet er? Er hat eine kleine Frau gefunden. Maria. Also eine kleine junge Frau gefunden, Maria. Sie war noch junge Erwachsene. Sie war ein Dorfmädchen. Aber sie war aufmerksam. Sie konnte hören. Und dann lesen wir daran, dass sie immer wieder über die Worte, was die Menschen gesagt haben, zu ihrem Herzen nachgedacht hat. Sie hat sie gesammelt in ihrem Herzen. Es ist so interessant gesagt. Also in deinem Herzen soll sich heute auch was übrig bleiben oder sich ansammeln. Sie war so aufmerksam, dass sie gewusst hat, was am Schluss vom Jesus geschehen wird, schon am Anfang. Auch waren dort die Hirten. Sie haben einfach nicht schlafen können. Deswegen kamen die Engel auch zu den Hirten. Und dort haben sie ein richtiges Konzert veranstaltet. Wow, wow, die Ehre dem Höchsten. Auf der Erde kommt der Frieden. Und auch zu den Menschen. Es kommt Gottes Wohlgefallen. Sie haben so getanzt dort. Nur weil diese paar Menschen nicht geschlafen haben. Und sie wollten man sollte ja seine Freude miteinander teilen. Und diese Weisen, diese Strecke gefahren sind, die 800 Kilometer, die geträumt haben, die gewartet haben, die wollten sehen, die wollten die Rettung sehen. Und diese aufmerksamen Menschen haben auch eine Offenbarung bekommen. Du sollst ein aufmerksames Herz haben. Eines Tages habe ich mal gebetet. Ich war so 13 Jahre. Ich sagte, Herr, мне говорят родители, что ты есть. Meine Eltern sagen zu mir, dass es dich gibt. Да. Ja. Но я тебя еще не знаю. Aber ich kenne dich noch nicht. Если ты есть, wenn es dich gibt, я хочу это видеть. Dann will ich das sehen. Точка. Punkt. Такая была моя молитва. So war mein Gebet. Понимаешь? Verstehst du? И когда ты честный с Богом, und wenn du ehrlich bist mit Gott, и будешь внимать, und du wirst aufmerksam sein, ты будешь видеть, dann wirst du sehen. Бога. Dann wirst du Gott sehen. In deinem Leben. Weißt du, es gibt keinen einzigen aufmerksamen Menschen in dieser Welt. Wenn er tatsächlich, also ein echter Mensch, der aufmerksam ist, der an Jesus nicht glauben würde. Also ich schließe das einfach nur aus. Okay? Ну, okay. может быть, что он был внимательный, узнал. Vielleicht war er aufmerksam und hat erfahren, der hat Jesus erkannt. И сознательно его отодвинул, поставил на паузу. Und hat ihn praktisch bewusst weggeschoben, hat ihn auf Pause gestellt. Pause. So, Pause. Пусть он там побудет. Er soll dort noch ein wenig bleiben. А я еще здесь пожил. Und ich werde noch ein bisschen hier Gas geben. Это такие варианты тоже есть. Solche Varianten existieren auch. Но если человек внимательный. Aber wenn ein Mensch aufmerksam ist. Честный. Und aufrichtig. Und ehrlich, dann ist es unbedingt. Dann wird er auf jeden Fall Jesus treffen. Der wird auf jeden Fall ihn antreffen. Er wird seine Gegenwart erleben. Denn Gott ist nicht ein schwarzer Kater in der Dunkelheit, im dunklen Zimmer, wo du suchst, Gott, wo bist du? Man muss ihn nicht suchen. Er ist überall. Wow! Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Мечта Божья, она воплотилась на этой земле. Und der Traum Gottes wurde verwirklicht, vermenschlicht in auf dieser Erde durch Jesus Christus. И сегодня мы празднуем этот день. Und heute feiern wir diesen Tag. И Дух Святой сейчас здесь. Und der Heilige Geist ist hier jetzt. Дух Святой также близко сейчас к тебе. Der Heilige Geist ist jetzt auch sehr nah an dir. Я приглашаю тебя. Und ich lade dich ein. Сказать спасибо ему. Ihm Danke zu sagen. Сказать ему от всего сердца спасибо. Ihm vom ganzen Herzen Danke zu sagen. За этот чудесный праздник. für diesen wundervollen Fest. Вообще, за его любовь. Überhaupt für seine Liebe. Знаешь, что он родился вообще для нас. Weißt du überhaupt, dass er für uns geboren wurde? Для нас, представляешь? Dass er für uns zur Welt gekommen ist. Для тебя родился. Also, er ist für dich zur Welt gekommen. Для тебя родился. Also, für dich. Halleluja. Halleluja. Для тебя он родился. Er ist für dich zur Welt gekommen. Кто-то услышал это? Hat das jemand von euch gehört? Halleluja. Halleluja. Не принимай это само собой разумеющимся. Nimm das nicht als Selbstverständlichkeit. Ну, конечно, для меня, конечно. Ja, natürlich ist er für mich geboren. Конечно. Ja, natürlich. Что, я такой плохой, что? Bin ich denn so wohl so schlecht? Не. Nein, nein. Смотри, он отец. Schau her, er ist Vater. Отец посылает er ist der своего Vater. Сына. Der Vater schickt seinen Sohn. Отец. Der Vater. Отдает сына. Gibt seinen Sohn her. Сына. Seinen Sohn. Вообще-то это нельзя сделать. Überhaupt ist es nicht, man kann sich nicht vorstellen, dass man sowas macht. Вообще, это нельзя, вообще, man darf das überhaupt nicht vorstellen. Я никогда этого не сделал. Also ich würde das niemals tun. Niemals. Niemals. А он отец. Aber er, der Vater, отдает сына. Er gibt seinen Sohn her. Почему? Wieso? Wozu? Потому что объект его обожания. Denn der Objekt seiner Begierde. Also Objekt seiner Liebe, seine Liebe, да. Seine Liebe. Das sind wir. Этот объект такой дорогой. Dieses Objekt ist so wertvoll. Он готов сына отдать? Dass er bereit ist, seinen Sohn hinzugeben. Hey, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.